Hello, friends. Hallo, Freunde. What is going on in your life today? Was passiert heute in deinem Leben? I hope you know the Father by knowing Jesus. Ich hoffe, du kennst den Vater, indem du Jesus kennst. And I hope you will never try to figure out God apart from Jesus. Und ich hoffe, du wirst Gott nie ohne Jesus erkennen wollen. So Jesus says in verse 10. Jesus sagt in Vers 10. Don't you believe that the Father is living in me? Glaubt ihr nicht, dass der Vater in mir lebt? And that I'm living in the Father. Und ich im Vater lebe. This is a challenging thought. Ein herausfordernder Gedanke. Look at the context. Schau den Kontext an. Jesus said, if you look at me, you've seen the Father, because him and me are one. Jesus sagte, wenn du mich angeschaut hast, dann hast du den Vater gesehen, denn er und ich sind eins. So you're supposed to know the Father by simply looking at Jesus. Du sollst den Vater erkennen, indem du Jesus einfach anschaust. I'm sure so far you agree with me. Ich bin mir sicher, dass du bis jetzt mit mir übereinstimmst. But what comes next? What I'm going to tell you next? Aber was kommt als nächstes? Was sage ich dir als nächstes? I'm going to throw a challenge into your face. Ich werde dich mit einer Herausforderung konfrontieren. Jesus and the Father are one, therefore it's enough to see Jesus to know the Father. Jesus und der Vater sind eins, deshalb reicht es aus, Jesus zu sehen, um den Vater zu kennen. What happened through faith in the finished work of the cross? Was passiert durch Glauben im vollbrachten Werk am Kreuz? Look, Jesus literally said, the Father is living in me. Schau, Jesus sagt wortwörtlich, der Vater lebt in mir. Through the finished work of the cross, Jesus is now living in you. Durch das vollbrachte Werk am Kreuz lebt Jesus nun in dir. You're told in Colossians that Christ in us, the hope of glory. In Kolosser 1,27 steht, Christus in euch, der da ist, die Hoffnung der Herrlichkeit. We are told in Ephesians chapter 3. In Epheser Kapitel 3 wird uns gesagt, that Jesus lives in our hearts by faith. Dass Jesus durch Glauben in unseren Herzen wohnt. We are told in 1 Corinthians that we and Jesus are one. In 1. Korinther heißt es, wir und Jesus sind eins. So everything that Jesus said here about the Father and him, the Bible says about us and Jesus. Alles, was Jesus über den Vater und sich selber sagte, sagt die Bibel hier über uns und Jesus. So look at this. Schau das an. If it's enough to look at Jesus to really see and know the Father, wenn es genug ist, Jesus anzuschauen, um den Vater zu sehen, then it's supposed to be enough to look at any Christian in the world to truly see and know Jesus. Dann sollte es genügen, irgendeinen Christen auf der Welt anzuschauen, um Jesus wirklich zu sehen und zu kennen. I'm telling you, a great hindrance to the gospel is this. Ich sage dir, ein großes Hindernis für das Evangelium ist, is that people hear about Jesus but don't see Jesus in us. Dass die Menschen von Jesus hören, ihn aber nicht in uns sehen. Think about it, every Christian in the world, wherever he goes. Denk darüber nach, jeder Christ auf der Welt, wo auch immer er hingeht, people should see Jesus when they look at them. Sollten die Menschen Jesus sehen, wenn sie ihn anschauen. We should think like Jesus. Wir sollten wie Jesus denken. We should act like Jesus. Wir sollten wie Jesus handeln. We should walk in victory like Jesus. Wir sollten im Sieg leben wie Jesus. How my heart longs that the true sense of God will become manifest. Wie sehr sehnt sich mein Herz danach, dass der wahre Sinn Gottes offenbar wird. Millions and millions and millions of Jesuses, so to say, walk the earth. Sozusagen Millionen und Abermillionen Jesus leben auf der Erde. What's the truth today? Wie sieht es heute in Wirklichkeit aus? The truth is that many people don't want anything to do with God because they've seen too many Christians. Die Wahrheit ist, dass die meisten Menschen nichts mit Gott zu tun haben wollen, weil sie zu viele Christen gesehen haben. Think about this. Denk darüber nach. I've personally talked to endless amounts of people. Ich habe persönlich mit unendlich vielen Menschen gesprochen, who want nothing to do with God anymore, die mit Gott nichts mehr zu tun haben wollen, because of their experience with other Christians, aufgrund ihrer Erfahrungen mit anderen Christen. We should be able to walk up to anybody and say, wir sollten in der Lage sein, auf jeden zuzugehen und zu sagen, you wanna see Jesus? Willst du Jesus sehen? Look at me. Schau mich an. Just watch me. Beobachte mich. Watch my life, watch how I do things, that's how Jesus is too. Beobachte mein Leben, beobachte, wie ich Dinge tue, so ist auch Jesus. See, Paul said, you shall follow me as I follow Jesus. Paulus sagte, du sollst mir nachfolgen, wie ich Jesus nachfolge. Think how sad it is today that we don't represent Jesus well. Überlege, wie traurig es ist, dass wir Jesus heutzutage nicht gut repräsentieren. See, Jesus told us in verse 10 that the Father lived in him. Jesus sagte uns in Vers 10, dass der Vater in ihm lebt. And he lived in the Father. Und er im Vater lebt. It's exactly how it is with us and Jesus. Genauso ist es mit uns und Jesus. In fact, in the next chapter, Jesus said to them, I have to abide in you and you have to abide in me. Im nächsten Kapitel, 15, sagt er, ich muss in dir bleiben und du musst in mir bleiben. But look, Jesus makes it even clearer and stronger. Aber Jesus drückt es deutlicher und kraftvoller aus. He says, even my words are not my own, but they come from my Father. Er sagt, auch meine Worte sind nicht von mir, sondern kommen von meinem Vater. My goodness, many times when we are in an important situation, meine Güte, oft in gewissen Situationen, if Jesus is not speaking through us, we should better shut up. Wenn Jesus nicht durch uns spricht, sollten wir besser still sein. We defend our own beliefs and own doctrines. Wir verteidigen unseren eigenen Glauben und unsere eigenen Doktrinen. It's so ridiculous. Jesus would never say many of the things that we said. Es ist so lächerlich, Jesus würde vieles, was wir sagen, nie sagen. But look, then he continues. Aber schau, dann fährt er weiter. That my words come from the Father, for he lives in me and performs his miracles in power through me. Auch meine Worte sind nicht von mir, sondern kommen von meinem Vater, denn er lebt in mir und vollbringt durch mich seine Wunder der Kraft. So many people are trying to walk in the supernatural, but they don't live in unity with Jesus. So viele Menschen versuchen im Übernatürlichen zu leben, aber sie leben nicht in Einheit mit Jesus. Can I tell you a little secret here? Kann ich dir ein kleines Geheimnis erzählen? If Jesus doesn't do the miracle through you, don't try to do them. Wenn nicht Jesus das Wunder durch dich vollbringt, versuche das Wunder nicht zu tun. If Jesus doesn't love through you, don't try to love people. Wenn nicht Jesus durch dich liebt, dann versuche nicht die Menschen zu lieben. If Jesus doesn't have compassion through you, don't try to have compassion for people. Wenn nicht Jesus Erbarmen durch dich hat, versuche nicht Erbarmen mit Menschen zu haben. Reinhard, I shall not have compassion on people. Reinhard, soll ich denn nicht Erbarmen mit den Menschen haben? Human compassion is messed up so much. Menschliches Erbarmen ist völlig verdreht. We don't need human compassion. We need Christ's compassion. Wir brauchen nicht menschliches Erbarmen. Wir brauchen das Erbarmen von Jesus. You and Jesus are one, just like the Father and Jesus was one. Du und Jesus sind eins, so wie der Vater und Jesus eins waren. So if people look at you and don't see Jesus, you have to go to true repentance. Wenn die Menschen dich anschauen und nicht Jesus sehen, musst du echte Buße tun. You have to say, oh my God, it is, I'm so sorry. Du musst sagen, oh mein Gott, es tut mir so leid. When people look at me, the only thing they see is unbelief and self-pity and complaining. Wenn die Leute mich ansehen, sehen sie nur Unglauben, Selbstmitleid und Jammern. No more shall it be like this. So soll es nicht mehr sein. I want to represent you so well. Ich will dich so gut repräsentieren. That when Jesus spend, when people spend an hour with me or two, they know they've spent an hour or two with Jesus. Dass die Leute, wenn sie eine oder zwei Stunden mit mir verbringen, wissen, dass sie Zeit mit Jesus verbracht haben. That's the desire of God's heart, and that's what Christian life is supposed to be. Das ist der Wunsch des Herzens Gottes, und so sollten Christen leben. So let a cry in your heart arise. Lass einen Schrei in deinem Herzen entstehen. And say, I want to be a Jesus walking the earth. Und sage, ich will ein Jesus sein, der auf der Erde wandelt. Now I know some people get very upset at this. Ich weiß, dass sich einige Menschen darüber sehr ärgern. But I really don't care. Aber das ist mir wirklich egal. Because if Jesus and the Father were so one that when they saw Jesus walking on earth, it was like the Father was walking on earth. Denn wenn der Vater und Jesus so eins waren, dass als sie Jesus auf der Erde wandeln sahen, es so war, als würde der Vater auf der Erde wandeln. And if the Father and we are one, then it's supposed to be like Jesus walking the earth when we walk the earth. Und wenn der Vater und wir eins sind, dann sollte es so sein, dass Jesus auf der Erde wandelt, wenn wir auf der Erde wandeln. See, here's what John said. Hier ist, was der Apostel Johannes sagte. He said, as he is, so are we in this world. So wie er ist, so sind wir auf dieser Welt. You and Jesus are one, my friend. Du und Jesus sind eins, mein Freund. Begin to desire to live and express it. Beginne dich danach zu sehnen, so zu leben und es auszudrücken. See you guys tomorrow. Bis morgen.